Und dies sind die, welche zu David nach Ziklag kamen, als er noch vor Saul, dem Sohne Kis, auf der Flucht war. Auch sie gehörten zu den Helden als Helfer im Streit, mit Bogen bewaffnet und geschickt, mit der rechten und der linken Steine zu schleudern und Pfeile zu schießen. Von den Stammesgenossen Sauls, den Benjaminiten, der Hauptmann Ahisa und Jos, die Söhne Hasemas von Gibea, Jesiel und Pelet, die Söhne Asmavets, Beracha und Jehu von Anatot. Jismaja von Gibeon, ein Held unter den 30 und ein Anführer der 30, Jeremia, Jahasil, Johanan und Josabad von Gedera. Eliusai, Jerimot, Bealja, Semaja und Sephatja von Harif, Elkana, Jesia, Azarel, Jöser und Jasobim, die Korhiter, Joela und Sebadia, die Söhne Jerohams von Gedor. Von den Gaditen gingen zu David über, auf seine Burg in der Wüste, tapfere Männer, kampfgerüstete Krieger, die Schild und Lanze führten, die anzusehen waren wie Löwen und schnellfüßig wie Gazellen auf den Bergen, Eser, der Hauptmann, Obadja, der Zweite, Eliab, der Dritte, Mismanna, der Vierte, Jeremia, der Fünfte, Attai, der Sechste, Eliel, der Siebente, Johanan, der Achte, Elsabad, der Neunte, Jeremia, der Zehnte, Machbanai, der Elfte. Diese kamen von den Gaditen, die Heerführer, deren Geringster es mit 100, deren Größter es mit 1000 aufnehmen konnte. Diese waren es, die den Jordan überschritten im ersten Monat, als er seine Ufer bis an den Rand füllte und die alle Bewohner der Seitentäler in die Flucht jagten, nach Osten und nach Westen. Es kamen aber auch etliche von den Benjaminiten und Judäern bis zur Burg Davids. Da ging David hinaus, trat vor sie, hob an und sprach zu ihnen, wenn ihr in friedlicher Absicht zu mir kommt, um mir beizustehen, so will ich mich von Herzen mit euch vereinigen, kommt ihr aber, um mich an meine Feinde zu verraten, obschon kein Frevel an meinen Händen klebt, so sehe der Gott unserer Väter darein und strafe es. Da ergriff der Geist Amasai, das Oberhaupt der 30, und er rief, dein, o David, und mit dir, Sohn Ises. Heil! Heil dir und heil deinen Helfern, denn dir half dein Gott. Da nahm sie David an und machte sie zu Hauptleuten der Kriegerschar. Von Manasse gingen zu David über, als er mit den Philistern zum Kampfe gegen Saul auszog, doch halfen sie ihnen in Wahrheit nicht, denn die Fürsten der Philister schickten ihn, nachdem sie Rat gepflogen, hinweg, indem sie sprachen, er könnte mit Darangabe unserer Köpfe zu Saul, seinem Herrn, übergehen. Als er nun nach Ziklag zog, gingen von Manasse zu ihm über, Adna, Josabad, Jediael, Michael, Josabad, Elihu und Zeletai, die Häupter der Tausendschaften in Manasse. Diese nun verbündeten sich mit David gegen die Räuberschar, denn sie waren insgesamt tapfere Männer und wurden Anführer im Heere. Denn Tag für Tag kamen welche zu David, um ihm beizustehen, bis das Heer groß war, wie ein Gottesheer. Und dies sind die Zahlen der Häupter der zum Heereszuge gerüsteten, die zu David nach Hebron kamen, um ihm gemäß dem Befehle Jahwes das Königtum Sauls zu übertragen, Judäer, die Schild und Lanze trugen, 6.800 zum Heereszuge gerüstete. Von den Simeoniten, 7.100 tapfere Krieger. Von den Leviten, 4.600. Dazu Jojada, der Fürst über die aus dem Hause Aarons, mit 3.700 und Zadok, ein tapferer Jüngling, seine Familie zählte 22 Anführer. Von den Benjaminiten, den Stammesgenossen Sauls, 3.000, denn bis dahin hielten die meisten von ihnen am Hause Sauls fest. Von den Ephraimiten, 20.800 tapfere, in ihren Familien hochberühmte Männer. Vom halben Stamm Manasse, 18.000. Die namentlich bezeichnet waren, dass sie hingehen sollten, um David zum Könige zu machen. Von den Nachkommen Issachars, die um die Zeitläufe Bescheid wussten, so dass sie wussten, was Israel tun solle, 200 Hauptleute und ihre sämtlichen Stammesgenossen unter ihrem Befehl. Von Sebulon, 50.000 Kriegstüchtige, mit allerlei kriegerischen Waffen zum Kampfe gerüstete und bereit, einmütig im Streite mitzuhelfen. Von Naphtali, 1.000 Anführer und mit ihnen 37.000 mit Schild und Speer. Von den Daniten 28.600 zum Kampfe gerüstete. Von Asser, 40.000 Kriegstüchtige, bereit, Krieg zu führen. Von jenseits des Jordan, von den Rubeniten, den Gaditen und dem halben Stamme Manasse, 120.000 mit allerlei zur Kriegführung dienenden Waffen. Alle diese, in Schlachtreihe geordnete Krieger, kamen einmütig nach Hebron, um David über ganz Israel zum Könige zu machen. Und sie blieben 3 Tage dort bei David und aßen und tranken, denn ihre Volksgenossen hatten für sie zugerichtet. Dazu brachten die, die in der Nähe von ihnen wohnten, bis nach Issachar, Sebulon und Naphtali hin, Lebensmittel auf Eseln, Kamelen, Maultieren und Rindern, Mehl zur Nahrung, Feigenkuchen, Rosinenkuchen, Wein, Öl und Rinder und Schafe in Menge, denn es herrschte Freude in Israel.